bist du hinein. Ich leg deinen Willen still und du tust alles, was ich will. Ich hämmer dir die Werbesluft ein und du kommst deine Seele rein. Ich hämmer dir die Werbesluft ein und du kommst deine Seele rein. Ich bin der Waffenschlange und ich hab dich voll in der Hand. Und so bräuchte ich dir ein kleines Kind. Ich sagte, du bist frei, wir sind. Und du brauchst dir ein kleines Kind. Oh, my God.